Und dann bin ich ja eingesperrt worden in die Zitadelle, das ist ein antikes Gefängnis, über mit Gitter und offen, wo der Wind durchzieht, das ist am Meer, ne, an einem Hafen, oben am Berg, und also wie im Mittelalter, ja. Und da muss ich mich ausziehen nackt, ne? Und dann haben sie mir meine Kleider untersucht, ne? Und dann sind öfters Polizisten ans Gitter gekommen und haben mir also beschimpft und die Faust vors Gesicht gehalten und mir gedroht, wenn ich meinen Mund nicht halte, dann finde ich mich tot in einem Steinbruch wieder. Wenn Sie Ihren Mund nicht halten, finden Sie sich tot in einem Steinbruch wieder. Ja. Sie sind da in Spanien von einem Polizisten bedroht worden. Sie gingen dort irgendwo also entlang? Ich bin dort seit 15 Jahren, hatte ich dort ein Haus in einem Hafenstädtchen. 500 Jahre altes Haus, das wir selbst restauriert haben. Und ich gehe da jeden Tag an zum Plaza España, um einen Kaffee zu trinken. Und ich sehe am Plaza España einen Polizisten lautstark sich mit einem Musikanten, der dort bettelt, schimpft. Und ich stelle mich dorthin, und um da zu hören, was da los ist. Und dann dreht sich der Polizist um und schreibt mich an: Was willst du da? Verschwinde hier. Hat er in Deutsch geschrien? In Spanisch, ne? Mhm, ja. Und ich sage, das ist doch ein öffentlicher Platz und wir sind doch in einem demokratischen Land. Und dann sagt er, jetzt nicht, das ist jetzt nicht demokratisch, ich soll schauen, dass ich verschwinde. Und dann habe ich mich umgedreht und wollte gehen. Und dann merke ich, dass schreit er mir hinterher: Willst du mit mir auf die Polizeiwache? Also so wie wenn ein Hund so merkt, aha, der geht jetzt langsam und jetzt packe ich ihn, jetzt beiße ich ihn noch, ja? Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich Angst gekriegt, ja? Weil ich schon schlechte Erfahrungen vorher von der Polizei gehabt habe. Und bin dann in eine Apotheke, der Besitzer, der ist mir bekannt, damit ich einen Zeugen habe. Ja. Und ich hab die Türklinke noch in der Hand, ja, von diesem Gebäude, von dieser Apotheke, und dann merke ich einen Schlag und liege am Boden mit dem Gesicht im Dreck und die schlagen mich in den Rücken, zwei Mann. Zwei Mann haben Sie geschlagen? Wie lange und wie oft geschlagen? Ein paar Mal, also ich bin dann auch noch später ins Krankenhaus, ne, weil ich habe Schmerzen gehabt. Ne? Womit hat man Sie denn geschlagen? Mit Fäusten oder mit Gegenständen? Mit Fäusten, ja. Wohin? Im Rücken? In den Rücken. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, also die Handschellen, ja, und dann haben sie mich also in das Polizeifahrzeug, und den Musiker, der hat das alles beobachtet, weil ich habe dem praktisch, ich war ja auf seiner Seite, sonst hätte ich mich ja nicht dahingestellt, und der hat das alles beobachtet, und dann hat die Polizei, habe ich noch gehört, dass sie zu dem gesagt haben, und du schau, dass du auch verschwindest, sonst gehst du auch gleich mit, ne? Mhm. Und dann bin ich ja eingesperrt worden in die Zitadelle, das ist ein antikes Gefängnis, über mit Gitter und offen, wo der Wind durchzieht, das ist am Meer, ne, an einem Hafen, oben am Berg, und also wie im Mittelalter, ja. Und da muss ich mich ausziehen nackt, ne? Und dann haben sie mir meine Kleider untersucht, ne? Und dann sind öfters Polizisten ans Gitter gekommen und haben mir also beschimpft und die Faust vors Gesicht gehalten und mir gedroht, wenn ich meinen Mund nicht halte, dann finde ich mich tot in einem Steinbruch wieder. Wenn Sie Ihren Mund nicht halten, finden Sie sich tot in einem Steinbruch wieder. Ja. Einmal hat es einer zu Ihnen gesagt, in Abwesenheit mehrerer Polizisten, oder wie war das? War das in Anwesenheit von mehreren Polizisten? Nein. Ein einzelner Polizist hat das zu Ihnen gesagt? Ja. In Spanisch? Ja. Und Sie verstehen auch gut Spanisch? Ja, 15 Jahre in und. Und natürlich. Ja, also es sind natürlich da schon andere Vorfälle gewesen. Da haben sie mal einen jungen Kerl vernommen, und der ist dann über die Mauer, da ist oben die. über die Hafenmauer, die ist vielleicht 30 Meter hoch, an der Polizeistation, hat sich zu Tode gestürzt. Und ich hatte mit der Polizei also noch andere Vorfälle, also es war immer so Art, ja, ich bin ja Ausländer und diese Polizisten sind aber nicht von der Insel gewesen, die sind von Barcelona dorthin gekommen. Mhm. Also waren das besondere Polizisten, Auserwählte? Ja, weil ich kenne sie, ich war ja dort sehr familiär und also noch rückständig und idyllisch, paradiesisch, kann man fast sagen, ja. Aber dann, die Zeit bleibt ja nicht stehen und es sind dann auch Arbeitslosigkeit, wie die EWG, wie das dann in den EWG-Eintritt kommen ist, sind die Firmen, die haben da so Schuhmanufakturen, die sind dann in die Pleite gegangen und dann wurden die Leute ausgestellt und dann waren Demonstrationen und so wurde halt Polizeiverstärkung dann von Barcelona dorthin geschickt. Aber ich hatte da noch andere Vorfälle, dann wurde mein Auto, bin ja mal nach Deutschland gefahren, dann wurde mein Auto abgeschleppt während meiner Abwesenheit. Wie ich zurückgekommen bin, musste ich dann das, ich war ordentlich geparkt, ne? Musste ich das dann wieder auslösen, die Abschleppkosten bezahlen und dann haben sie mich in einen Steinbruch gefahren. Das sind so Steinbrüche, ja, auf der Insel. Und da waren diese abgeschleppten Auto, da war das Lager. Und da war mein Auto nicht mehr wiederzuerkennen, da war nur noch die Karosserie da und alles andere wurde ausgeschlachtet und von der Polizei verkauft. Das habe ich dann aufgedeckt. Ne? Sie haben aufgedeckt, dass die Polizei also andere Leute Autos verkauft. in deren Abwesenheit erstmal abschleppt, wahrscheinlich ja. Mit irgendeinem Vorwand, und dann wird es ja. In einen Steinbruch gefahren und dort wird es ja. Dann verkauft, in Einzelteilen. Ja, und da habe ich mich natürlich dann ereifert und nicht, weil ich habe das Geld schon bezahlt und wollte mein Auto wieder in den Zustand, wie es war, und habe mich da ereifert und dann haben sie mich ausgelacht. Ne? Und dann bin ich zum Bürgermeister. In Spanien? Ja, und der Bürgermeister hat uns also wiedererkannt. Ich habe mit dem noch nie ein Wort gesprochen, aber der hat gleich gesagt, Rudolfo, ich heiße Rudolf, ja, Rudolfo, komm rein, also was ist los? Und bin ich also da rein ins Büro und dann habe ich ihm das alles erzählt. Und dann hat er gesagt, Seifert, sagen Sie nichts weiter, das ist ein Skandal. Lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag machen von einer Werkstatt und die Polizei muss das alles wieder in Ordnung bringen. Mhm. Und ich unterschreibe das dann auch. Ne? Und daraufhin hat die Polizei dann immer wieder versucht, Rache an mir zu machen und habe ihm dann das alles Mögliche erlebt. Das war nicht der einzige Vorfall. Ich könnte Ihnen noch zwei andere erzählen. Ne? Man kann aber auch eigentlich sagen, dass Ihr Auto nicht einfach nur abgeschleppt ist, wurde eigentlich gestohlen, um es dann zu verwerten, kann man so sagen. Ja, ja. Weil ja. Sie sagten ja, Sie hätten Ihr Auto ordnungsgemäß abgeschleppt, abgestellt. Ja, Haus, ja. Ordnungsgemäß abgestellt. Und ja. Dann wurde es entwendet. Das heißt dann, sicherlich hat es niemand irgendwie umgestellt, sondern man hat es wahrscheinlich heimlich entwendet, gestohlen, um später ja. Zu behaupten, es hätte vielleicht falsch gestanden, mit dem ja. Ziel, dass man dieses Fahrzeug, vielleicht war es ein besonderes, dann eben heimlich verwertet. Ja, ja. Und was war noch, wollten Sie eben sagen, was ist noch passiert? Ja, und dann habe ich damals noch einen Hund gehabt, ja, und bin da mit meinem Hund auch wieder zum Kaffee trinken auf dem Plaza España und dann kommt mir ein Mann entgegen mit einer so Sonnenbrille verspiegelt, dass man die Augen nicht sieht, ne? So dunkler Typ wie ein Zigeuner, ja, so mit gegelten Haar, ne? Mit Pomade im Haar und also ein ganzer, wie soll man sagen, fieser Typ, ne? Mhm. Und der spricht mich dann an und sagt, ob ich Papiere für den Hund habe. Und dann habe ich gesagt, ja, wer sind Sie denn, ne? Weisen Sie sich doch mal aus, ne? Und dann hat er mir so eine Plakette unter die Nase gehalten. Ich habe da natürlich nicht so genau. Und habe nur gesehen, dass er da von der Stadt ist, ja. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Papiere bei mir. Die habe ich im Haus. Das ist ungefähr 100 Meter von dem da entfernt. Ob er nicht mitkommt, dann kann ich ihm die Papier zeigen. Ne? Mhm. Und da hat er gesagt, na, das macht er nicht. Ich muss jetzt mit auf die Wache. Und ich, Depp, ja, bin mit auf die Wache. Und auf der Wache haben sie mir dann gewaltsam den Hund abgenommen, entrissen. Und haben dann den Hund in ein Hundeasyl gesperrt. Ne? Und dann bin ich heimgekommen und meine Frau, ja, die war ganz außer sich und ist dann mit einem Journalisten in dieses Hundeasyl. Ja. Und als Frau kann man sich hoffentlich sich mehr erlauben und die hat dann einfach in Anwesenheit von dem Journalisten den Käfig aufgemacht, ja, hat den Hund wieder zu sich genommen und ist gegangen. Mhm. Aber das waren alles eben Racheakte der Polizei wegen dem Auto. Ne? Ist denn da irgendetwas passiert, dass vielleicht dieser Autohandel in diesem Steinbruch aufgelöst worden wäre oder was? In der Art irgendwelche Konsequenzen? Oder kann es sein, dass die heute immer noch die gestohlenen Autos verkaufen? Ja, später, nach ein paar Jahren, ist dieser Beamte, der das also veranstaltet hat. Wir wollten das ja in die Zeitung setzen, ne? Ja. Aber sie haben dann gesagt, die Polizei ist intokable, also die ist unantastbar. Und hat sich niemand getraut, ne, das in die Zeitung zu setzen. Wer hat das gesagt, die Polizei ist unantastbar? Ich bin da auf die örtliche Zeitung gegangen, Diario Menorca, und habe das also machen wollen, aber da hat sich kein Journalist getraut. Der hat gesagt, die Polizei ist unantastbar. Aber ein Geschäftsmann, der uns gut kennt, der hat dann also einen Bericht in die Zeitung über diesen Vorfall eingesetzt. Ne? Mhm. Und trotzdem möchte ich halt wieder auf diese Insel zurück, ne, weil die Zeit ändert ja alles. Und Sie sagten vorhin, Sie hassen Deutschland? Ich hasse jetzt Deutschland. Ich kann das, wissen Sie, wenn ich in den Fernseher schaue und ich sehe die Gesichter und diese Falschheit und und alles, dann, ich kann sie nicht mehr sehen. Ne? Ich kann dieses Land nicht mehr leiden. Mhm. Weil, wissen Sie, wenn man 15 Jahre in Spanien gelebt hat und die Spanier sind ja doch etwas kritischer und gehen auch gegen den Staat und schimpfen auch öffentlich und schreiben an die Hauswände Hurenstaat Spanien zum Beispiel, ja. Wo kann man das denn lesen? In Barcelona an der Hauswand, ne, steht dort Puta España, ne, und die Leute sind also schon ein bisschen temperamentvoller. Und was war denn das für ein Haus? War das irgendein Wohnhaus oder ein besonderes Haus? In Spanien, da, ja. In Barcelona, öffentliches Gebäude. Also ein Amt? Ja, ein größeres, ja. Öffentliches Gebäude, das, wo eine Behörde drin ist? Ja, ja. Mhm. Jetzt erzählen Sie doch einmal, was ist Ihnen denn passiert, als plötzlich so ein Spendensammler bei Ihnen auf dem Grundstück war? Sie standen im Garten, war das so? Ja, ich stand im Garten, also der Garten ist ziemlich weitläufig und ich war so hinterm Haus, bin ich da im Garten gewesen, aus der Garage da gekommen und dann sehe ich, dass vorne am Hauseingang jemand steht im Garten. Und ich bin dann davor gegangen und dann sagt der Mann zu mir, wegen der Spende, ja. Und ich habe gesehen, er hat ein Schild dran gehabt an seinem Anorak Malteser Hilfsdienst. Und dann, und er war sehr gut angezogen auch, ja, und ich bin ja ziemlich schwach, also finanziell, und also kann mir fast keine Hosen leisten, ja. Und ich schaue den so von oben bis unten an und sage dann zu ihm, ja, ich habe selbst kein Geld, ich kann Ihnen nichts geben, Sie haben vielleicht mehr wie ich, ja. Mhm. Habe ihn also von Mensch zu Mensch also in Vertrauen gezogen über meine finanzielle Verhältnisse, das macht ja auch nicht jeder. Ich hätte auch gleich sagen können, arrogant wie viele blasierten Deutschen, sagen, ja, ich gebe nichts. Ja. Ja. Ich habe also ganz, gebe jedem Menschen eine Chance und so. Aber er hat dann nicht als ganz frech gesagt, Woher wissen Sie denn das, dass Sie weniger haben wie ich? Und aber in einem Ton, ne, so ganz barsch, ja. Und dann hat er noch gesagt, und außerdem haben Sie doch ein schönes Haus, ne? Und dann bin ich schon ein bisschen sauer geworden, ne? Und dann habe ich gesagt, also wissen Sie was, ich hab's doch nicht, ich muss mich doch nicht vor Ihnen meine finanziell rechtfertigen, ja. Schaut, dass Sie jetzt verschwinden, ja. Und dann, ich habe den weder angefasst oder sonst was, ja, aber Sie tun jetzt das alles verdrehen, ja. Ich hätte den dann angefasst und hätte ihn angegriffen und so. Und dann plötzlich packt er mich, der hat es nicht vertrauen, dass ich ihn da rausgeschmissen habe, ja, so ungefähr, packt er mich am Hals und sagt, was willst denn du, Kasperl, da, ja, und stößt mich zu Boden, ne? Und wie ich da am Boden liege, sehe ich da am Boden so Gartengerät liegen, so Harke, ja, so ganz kleine Hand zum Schauen, ja, und meiner Not, der war ja wesentlich, der war mir körperlich weit überlegen und wesentlich jünger wie ich und ich nehme die Harke und drohe ihm, ja. Und dann hat er losgelassen. Und dann ist er aber nicht gleich gegangen, ne? Er hat sich da eigentlich gar nicht so, und hat dann mich noch ein paar Mal beleidigt und hat gesagt, ja, du Kasperl, was willst du überhaupt und so. Aber ich habe ihm also mit dieser Harke gedroht weiterhin und dann ist er gegangen und ist hinüber zu dieser Nachbarin, ne, die mit uns da schon seit Jahren. Und dieser Angriff fand auf ihrem Grundstück statt? Ja. Auf dem Rasen? Auf dem Rasen, ja. Und er ging dann zur Nachbarin? Ja, ich ging dann zur Nachbarin, obwohl, also wo er herkommen ist, das ist der richtige Weg und der Weg, das ist so ein Fabrikgelände. Er wusste genau, also das war mir auch schon suspekt. Woher weiß er, dass er da über diesen Umweg da zu dieser Nachbarin kommt? Das war gar nicht der offizielle Eingang. Er ist da durch so einen Hintereingang da, ja. Und dann ist er da zur Nachbarin und dann habe ich mir gedacht, ich habe ihn da gar nicht, ich habe nicht, in dem Moment habe ich nicht gewusst, dass er zur Nachbarin ist. Das habe ich dann erst in diesen Akten erfahren. Ich habe ihn plötzlich nicht mehr gesehen und ich war natürlich dann neugierig, weil ich wissen wollte, ich habe ja keine Adresse und nichts, ich wollte ja Anzeige machen. Und dann habe ich mein Fahrrad genommen und bin den Weg auf die Hauptstraße, wir wohnen also weg von der Hauptstraße, auf die Hauptstraße und wollte sehen, wo der verblieben ist und ob der mit dem Auto da ist, dann hätte ich mir die Autonummer aufgeschrieben. Ne? Ja. Und dann sehe ich ihn vorne an der Hauptstraße, wie er gerade zum nächsten Nachbarn geht, zum Spenden sammeln. Habe aber nicht gesehen, ob er jetzt bei dieser Nachbarin war. Er war wahrscheinlich vorher bei dieser Nachbarin, so steht es auch in den Akten, und hat ihr dann gesagt, also, dass er da angegriffen worden ist und hat ihr da alles Mögliche erzählt und daraufhin hat die Nachbarin die Polizei geholt. Und dann ist die Polizei gekommen, da war dieser Spendensammler schon weg. Und dann hat sich die Polizei mit dieser Nachbarin weiter noch besprochen, ja, und hat mich da stehen lassen am Tor. Ich habe dann gerufen, hallo, hier ist doch der Geschädigte, und die haben überhaupt keine Notiz genommen. Und dann sind sie dann nach 10 Minuten an mir vorbei, an meinem Gartentor. Ich war dort gestanden und war noch ganz aufgeregt und habe mein Hemdkragen aufgemacht und habe gesagt, ich bin da gerade angegriffen worden. Und dann hat sich der Polizeibeamte überhaupt nichts geschert drum und ist an mir vorbei und hat nur gesagt, da habe ich eine ganz andere Version gehört und ist abgefahren. Und dann bin ich ins Krankenhaus, habe das fotografieren lassen und anschauen lassen und dann auf die Polizei mit meiner Frau und dort hat uns der Polizeibeamte gleich angeschrien und gesagt, wir sollen nicht schreien, ja, obwohl ich gar nicht geschrien habe. Und in diesen Akten werfen Sie mir vor, ich wäre überhaupt nicht ansprechbar gewesen. Ich hätte nur noch geschrien und ich höre immer wieder, ich wäre also unbeherrscht und schrei und alles Mögliche. Ne? Ja, wie war jetzt das, Marianne, mit dem Amtsarzt, wie ist das dazu gekommen? Da steht drin in der Akte, dass der Sachbearbeiter, also dieser Polizist, angeordnet. Dass dieser Polizist jetzt Ja, also in der Akte steht Einladung zum, zum Amtsarzt, zum Gesundheitsamt. Auf Anordnung von dem Polizisten Faimun, ne, heißt der Polizist. Und diese Einladung bin ich nicht gefolgt und hab, meine Frau hat dann mit dem Amtsarzt telefoniert. Oder na, die war unten auf dem Gesundheitsamt und hat mit dem Mann gesprochen und hat gesagt, also, dass mein Mann, der kommt nicht da zu dieser Untersuchung. Und dann hat er da Ermittlungsakte liegen gehabt am Schreibtisch. Da hat er ihr ein paar Punkte vorgelesen. Was war da jetzt alles drin? Ja, was da halt in den Akten auch drin steht, dass ich laut bin und leicht erregbar bin und. Nachstellung? Und die Frau Hackel, diese Nachbarin da, die hat auch noch eine Anzeige gemacht wegen Nachstellung. Ich würde sie ihr nachstellen. In ihre Nähe mich begeben. Und das wurde dann von der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Ich habe die Frau noch nie gesprochen. Ich sag's Ihnen, ich habe mit der noch kein Wort gesprochen. Und die Kinder würden wir beschimpfen. Und sie hätten Angst vor uns. Ja, und dann kam also, nachdem meine Frau gesagt hat, also mein Mann kommt da nicht hin, der sieht da abgefahren. Und ja, und dann kam ein Anruf auf den Anrufbeantworter und da hat dieser Doktor Fenzel gesagt, so richtig gedroht, ich kann Ihnen das auch schicken, den Wortlaut genau. Er hat also ungefähr gesagt, also wenn da nochmal was vorkommt, dann wird er, wenn Sie diesen Termin nicht wahrnehmen wollen, dann kann ich auch nichts machen oder so ungefähr, ja. Wenn aber wieder was vorkommen sollte, dann wird er Maßnahmen einleiten und eine Untersuchung anordnen. So, aber in der Vergangenheit hatten Sie mal schon Probleme mit diesen Nachbarn gehabt? Ja, schon mehrere Mal. Die hatten da eine Halle gebaut? Der Sohn, der Vater von dem ist schon verstorben, der hat die Halle gebaut 1965. Das ist natürlich alles schon verjährt. Ich habe da hergeheiratet und habe das dann alles erst entdeckt, dass das ein Schwarzbau ist. Und das hat auch ein Richter vom Verwaltungsgericht Ihnen gesagt, nicht wahr? Ja, und diese Halle, die war ursprünglich, die ist offen. Das ist so Beton auf so Betonsäulen mit einem Holz, hauptsächlich Holz, ja. Auf Betonsäulen und am Betonklotz, ein Fundament, das über die Erde, über das normale Niveau 5 Meter hoch ist und dann 15 Meter nochmal hoch geht. Und das ungefähr 8 Meter von unserem Haus weg. Mhm. Jetzt sind die da praktisch über uns und da waren früher Bretter drin gelagert und als Holzlager offen. Und jetzt hat dieser Besitzer hinten die Halle zugemauert, hat da hinten noch ein Hackschnitzellager angebaut. Dadurch wird der Schall noch mehr verstärkt wie ein Trichter, weil er hinten zugemauert ist und hat da eine Nutzungsänderung beantragt für Wohnwägen und der Stellplatz. Und diese Wohnwägen, da schaue ich jetzt in die Achsen von unserer Terrasse aus, in diese Wohnwägen. Und die werden dann im Sommer ständig An- und Abfahrt und Verkehr und Emissionen und Laut und Gestank. Und dagegen habe ich am Verwaltungsgericht also geklagt und komme einfach nicht. Aber wie war es denn, der Verwaltungsgerichtsrichter hatte irgendwie erwähnt, das sei ein Schwarzbau, früher mal? Ja, der Richter ist dann vom da wurde dann ein Ortstermin anberaumt und da ist dieser Verwaltungsrichter, Herr Magis, mit uns auf das Gelände und unserem Rechtsanwalt und die Familie, die also diese Halle hat. Und in dem Moment sagt dann die Besitzer, also die Frau von dem, die Seifert, sie haben bei uns Hausverbot. Ja, entschuldigen Sie, ich habe noch nie schriftlich irgendein Hausverbot. Und wenn da ein Richter sagt, ihr sollt damit hinkommen, dann hat der Richter selber gesagt, also Frau Schall, das geht nicht. Das ist ein Ortstermin und die Seiferts bleiben da, ja. Sonst hören wir gleich auf, so ungefähr, ja. Und dann waren wir also da gestanden und dann hat er die Pläne gehabt, der Richter. Und dann schaut er also die ganzen Anlagen an, mit dieser Einfahrt, von der ich schon gesprochen habe, die da auch versetzt worden ist dann. Und sagt, also Herr Schall, schauen Sie den Plan an, die Halle ist 10 Meter zu nah an unser Grundstück. Das ist ein Schwarzbau. Und dann... Halt, was sagte der Richter? Das ist ein Schwarzbau. Hat der Richter gesagt? Ja. Sagen Sie mal, der Richter sagte... Frau Schall, das ist, schauen Sie den Plan an, das ist ein Schwarzbau. Das ist 10 Meter zu nah an unserem Grundstück. Sagte der Richter. Sagte der Richter. Sagte der Richter. Mhm. Und später hatten Sie mal ein Schild dort aufgehangen, an Ihrem und Haus? Und dann habe ich also trotzdem habe ich gemerkt, also, dass das Ganze auch wieder nicht vorwärts geht und ich in die... Und es hat immer geheißen, das ist im Ermessen des Landratsamtes, ob das zurückgebaut werden muss oder sonst was damit geschehen muss. Aber das Landratsamt hat ja das Ganze also ja gemauschelt, ne? Also genehmigt und so. Sie wussten ja, dass das nicht rechtmäßig ist und haben es genehmigt. Weil diese Herren vom Landratsamt mit diesem Besitzer dort im Verein sind, die verkehren bei ihm. Teilweise wurde unsere Akte von dem bearbeitet, der mit ihm befreundet ist. Ne? Aber sie hat nochmal ein Schild aufgehangen. Ja, und daraufhin, weil das alles so korrupt ist, habe ich gesagt, ja, ich muss mich jetzt an die Öffentlichkeit irgendwie wenden und habe also da ein großes Bettlaken zusammengenäht und dann mit circa 30 Zentimeter großen Lettern in ganz professionell draufgeschrieben, Richter, Verwaltungsrichter entlarvt Schwarzbau. Der Firma Schall. Mhm. 10 Meter zu nah an unserem Grundstück und 900 Quadratmeter Wasserfläche zubetoniert. Mhm. Abriss, Ausrufezeichen. Mhm. Und diese 900 Quadratmeter Wasserfläche, das war ursprünglich ein kleiner natürlicher Weiher, mhm, der dann, den sich dieser Besitzer da einverleibt hat und dann zubetoniert hat, um seine Halle da drauf zu stellen. Der wurde gespeist, dieser Weiher, von einer Quelle. Die Quelle läuft jetzt unter dem Betonsockel frei in den öffentlichen Park. Und wir wohnen eigentlich, wir haben einen schönen Platz und den will man uns halt... Die Halle ist ein Störfaktor, ist ein reines Wohngebiet. Der Verwaltungsrichter hat auch festgestellt, dass in der näheren Umgebung kein weiterer Gewerbebetrieb oder sowas ist. Es ist der einzige, der da diese Halle hat. Und es passt überhaupt nicht in diesen, das ist ein Naherholungsgebiet, ein öffentlicher Park, da grenzt es dran. Ne? Aber es kam doch eines Tages an die Polizei wegen dieses Transparenz. Ja, und dann, also ich hatte das Transparent keine 10 Minuten dran. Nach 10 Minuten kommen 2 Polizeiautos, so Polizisten mit Lederjacken und Glatzen und also wie die Rambos und sind aufs Grundstück und haben gesagt, das Plakat muss weg. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich nehme das nicht ab. Dann haben sie gesagt, dann machen wir das weg. Na, hab ich gesagt, ihr könnt doch nicht machen, was ihr wollt auf meinem Grundstück. Das ist doch Hausfriedensbruch. Dann hat der Polizist, das war so ein ganz kräftiger, ja, hat sich vor mir aufgebaut und hat gesagt, wissen Sie was, wenn ich könnte, was ich wollte, würde ich jetzt was ganz anderes mit Ihnen machen. Ich habe mich da bedroht gefühlt und habe das dann zur Anzeige gebracht und Dienstaufsicht, Beschwerde etc. Es hat alles nichts gebracht. Es wurde alles niedergeschlagen. Und dies ist alles unter den Tisch gekehrt. Es ist, wenn jemand eine Packung Zigaretten stiehlt, ja, dann steht es im Polizeibericht in unserem Provinzblatt. Aber da ist nichts da erwähnt worden. Und ja, es ist alles nicht in die Zeitung gekommen, so wie ich das gern gehabt hätte. Ne? Ich habe dann gesagt, ja, und dann haben die, also ich habe das ja ganz oben in den Giebel gesetzt, dieses Riesenplakat, und richtig befestigt, ja, mit einer Holzleiste und dann noch innen noch verzurrt und so, mit Stricken und so. Und dann haben sie das nicht, dann haben sie einen Jungen dabei gehabt, der war vielleicht 12 Jahre alt oder so. Der hat einen Ringelpullover angehabt. Ja, entschuldigen Sie, also ich verstehe die Welt nicht mehr, wie die Polizei einen kleinen Boom dabei hat, den sie dann auf ihre Schultern steigen haben lassen und der dann da raufklettern musste und da an dem Plakat ja, rumgezogen hat, ja. Dann hat er es noch halb zerrissen. Dann haben sie gemerkt, dass sie es nicht runterbringen, dann hat der Nachbar mit der Halle, der hat ihnen dann noch geholfen, der hat dann seine Leiter gebracht. Und dann haben sie eine Leiter angelegt und sind dann da aufgestiegen und haben das Plakat runtergerissen. Und dann habe ich gesagt, ich mache das aber wieder hin. Mhm. Und dann hat sie gesagt, dann machen wir es wieder weg. Und dann, dann ist also da von der Staatsanwaltschaft, ich glaube, ist ja nur Anzeige gegen uns dann gemacht worden, oder was? Ja. Nix, ne? Ich kann also, aber von der Staatsanwaltschaft ist dann, wir haben ja nach unserer Anzeige, auf unsere Anzeige hin, ist von der Staatsanwaltschaft ein Paket gekommen mit dem Plakat drin, mit dem Transparent, und wurde alles abgewiegelt und sie haben geschrieben, so die Polizei hätte uns vor einer Straftat bewahrt. Mhm. Hatten Sie denn das Plakat noch fotografieren können? Ja, ich habe denn diese Aktion, wie die Polizei da, also da auf der Leiter steht und es da runterreißt und wie der Busch erst da auf den seiner Schulter gestanden ist und im Ringelpullover, also es war. Und das habe ich alles festgehalten in mehreren Fotos. Auch die Polizei haben Sie fotografiert? Bitte? Die Polizei haben Sie auch fotografiert? Ja, habe ich auch fotografiert. Das ist gut. Die Fotos möchte ich haben. Ja. Digital? Ja. Sehr gut. Und zurzeit haben Sie eine Strafsache, weil dieser Spendensammler, der Sie da auf dem Gras, auf dem Rasen angegriffen hat, weil der Sie angezeigt hat und man versucht jetzt vor Gericht, Sie wohl ein bisschen zu ärgern. Ja. Ist das so? Ja, ja. Es könnte wohl sein, dass Ihr Nachbar diese Aktion mit diesem Spendensammler da vielleicht ins Leben gerufen hat. Ja, ja. Ja, das vermute ich auch. Weil ich, Sie haben doch zurzeit jetzt ein Verfahren am Verwaltungsgericht. Ja. Ja. Und zurzeit riskiert der Nachbar, dass er seine Halle abreißen muss. Ja. Nicht nur ihretwegen, sondern auch von Amts wegen. Ja. Da ist doch naheliegend, dass der Nachbar, wenn er schon solche guten Kontakte in diese Ratsstuben hat, ja, dass er dann auch solche Sachen organisieren lässt. Ja. Dass sie Besuch bekommen, dass sie angegriffen werden, ja, dass eine Polizeiakte plötzlich falsche Behauptungen wiedergibt. Ja. Sie hatten doch mal ein Polizeiverhör und später haben Sie gesehen, dass das, was Sie vermutlich mal unterschrieben haben, wohl nicht so ausgesehen hat. Meine Frau war mit dabei und ich habe das also nicht so zu Protokoll gegeben. Ich mache mir natürlich Vorwürfe, dass ich das nicht durchgelesen habe, ne? Aber dann hätte ich ja sagen können, Moment einmal, das ist falsch, was Sie da schreiben, ne? Aber so, was ich auch nicht, was ich da jetzt sagen soll, ich so habe ich das nicht protokolliert. Zu Protokoll gehen. Ja. Und Sie können seitdem auch nicht mehr gut schlafen, haben Sie gesagt. Na, also ich bin sehr fertig jetzt mit den Nerven. Ich schlafe schon seit Wochen nicht mehr. Und es zieht sich ja so in die Länge bis zum 19. noch. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das nervlich überstehen soll. Ne? Ich kann mich ja nicht mehr erholen. Ne? Ich wach nachts um 2:30 Uhr auf und dann habe ich Herzklopfen und denk immer, was sagst du jetzt da und wie kannst du jetzt da, was musst du da alles? Ne? Das geht dann durch den Kopf. Ne? Mhm. Wie alt sind Sie denn? 67. Aber Sie sind auch nicht gerne in einem katholischen Dorf. Das ganze Dorf ist katholisch? Ja. Und Sie sind nicht katholisch? Nein. Und dann, wie ich da vor 45 Jahren hergekommen bin, als junger Bursch, ich war da bei der Bundeswehr und da war das alles noch ziemlich hinterwäldlerisch und das hat mir sehr gut gefallen. Die Leute waren alle sehr, ja, es war alles sehr familiär und die Leute haben sich gegrüßt und jetzt bin ich also die meiste Zeit eben durch diesen Tätigkeit als Tauchlehrer in der Welt unterwegs gewesen und bin dann meistens nicht daheim gewesen. Und habe das dann auch nicht so gespannt, dass ich da gar nicht so integriert werde, weil ich evangelisch und Franke bin, weil ich nicht da war. Aber jetzt bin ich seit 10 Jahren ständig da. Und ich und jetzt grüßt niemand, ja, die gehen an mein Haus vorbei, das ist ein öffentlicher Besinnungsweg, nennt sich das, also das ist ein öffentlicher Park dort und wir wohnen direkt am Park und da gehen ständig Spaziergänger vorbei und die sind alle vom Dorf und die schauen mir gerade ins Gesicht und sagen nichts zu mir, ne, und grüßen mich nicht, die kennen mich, ja, und ich merke richtig, also Feindseligkeit, Abneigung. Der andere Nachbar hat Ihnen ja schon gesagt, dass der vor uns ausgespuckt hat und hinter seinem Zaun schimpft und sagt, du bist doch nicht richtig im Kopf, du alter Mann, und meine Frau beschimpft. Und Sie hatten auch Drohbriefe bekommen? Und einen Drohbrief kriegt, ja. Wann und wie viele? Einen. Wann war das? Ja, wie wir da von Spanien, also wir haben da 15 Jahre auf der Insel Menorca zuletzt verbracht und sind dann von der Insel weg, weil ich da immer ein bisschen enttäuscht war von diesem Polizei, was ich da eben da erfahren habe, ja, haben da ein Haus gehabt, das haben wir dann verkauft und sind dann wieder zurück und haben da im Elternhaus von meiner Frau, ist der Vater gestorben und die Mutter hat es dann nicht mehr ausgehalten mit dem Schwiegersohn in dem Haus und hat sich eine eigene Wohnung genommen. Ja, ich muss das akzeptieren, wenn die Frau eben da nicht sein will. Aber da haben wir einfach einen Brief plötzlich erhalten und da drauf schon, hallo, ihr Taugenichtse. Also so ungefähr, ihr habt euer Mutterdorf aus dem Haus verstoßen und alle Verachtung und wärt ihr doch in der Wüste geblieben, kein Mensch hätte nach euch gekräht, die Rache folgt. Und ich habe mir den Brief aufgehoben. Ne, und kam der mit der Post? Der kam mit der Post, ja, von Regensburg ab. Ja, aber das ist ja vom Dorf, weil das geht immer über Regensburg. Ja, das geht, meine Frau sagt gerade, das geht alles von Regensburg aus. Ja. Das ist schon von da gewesen. Mhm. Und ich merke halt eben alle Dörfler da, die uns anfeinden und ich habe dann nochmal einen Dia-Vortrag da gehalten in Cham, ja, also ich wohne in Katzberg, das gehört zu Cham, das ist 1 Kilometer von Cham weg und ist eingemeindet da und da habe ich in Cham einen Dia-Vortrag gehalten über unsere Weltreise, wo wir 4 Jahre unterwegs waren. Und hab da Plakat in dem Dorf an so einen Stadel hingehängt und hab vorher den Besitzer gefragt, ob ich das da hinmachen darf. Und er hat gesagt, ja, kannst hinmachen. Und innerhalb einer Stunde war das Plakat abgerissen. Ne? Und auf den Vortrag ist keiner gekommen von dem Dorf. Also von dem Ort kam schon, ja, aber von dem Dorf ist kein Mensch gekommen. Was stand auf dem Plakat genau drauf? Bitte? Was stand auf dem Plakat genau drauf? Mit dem Ländgrüße um den Globus. Mhm. der Vortrag mit Live-Kommentar und im Mittelformat, Fotografie und ja, bla bla. Mhm. Man hat Ihnen das verderben wollen. Man hat mir das nicht gegönnt. Können Sie noch einmal diese Stelle aus diesem Polizeiprotokoll da vorlesen, wo es heißt, sicherlich wären diese Verletzungen gesehen worden? Ja, einen Moment, ich blätter mal schnell kurz. Wo ist denn das mit den Übersehen worden, Marianne? Nach dem Polizeifeld. Dass er das übersehen hat. Ach so, der Polizist. Ja. Da ist es. Ja. Bullmann? Ja. Ich hab's jetzt. Das ist eine Riesenakte. Also da steht. Was hat denn der Polizist geschrieben, woraus hervorgeht? Und da scheinen die noch, ne? Also da scheinen die noch. Nach den Eindrücken des Sachbearbeiters sind Herr und Frau Seifert sehr uneinsichtig. Für beide sind die Meinungen oder Aussagen anderer Personen unwichtig und immer unwahr. Normale, angemessene Gespräche in einer erträglichen Lautstärke sind mit beiden Personen ebenfalls nicht möglich. In diesen ganzen Vorwürfen steht immer wieder drin, und ich schwöre es Ihnen, also ich war früher Tauchlehrer, also ich habe wirklich Nerven bewahrt und versuche es auch jetzt immer, aber dass man mir da in diesen Vorwürfen ständig, mir wären also laut und ungezogen und unmöglich, wie Zigeuner so ungefähr. Und dann steht da, die Verletzungen, die auf den vom Sachbearbeiter gefertigten Bilder zu sehen sind, waren definitiv nicht am Einsatzort vorhanden. Diese Verletzungen waren erst bei der Anzeigenaufnahme bei der PI kam zu erkennen. Die tiefen Kratzspuren hätte man auch am Einsatzort erkennen müssen. Aus Sicht des Sachbearbeiters wurde diese Verletzung von Herrn Seifert selber oder einer dritten Person zugefügt, um seinen Ausführungen gegen Herrn Liebl mehr Glaubhaftigkeit zukommen zu lassen. Mhm. Und tatsächlich war es ja so, dass der Polizist, als Sie da auf dem Rasen angegriffen wurden, einfach an Ihnen vorbeigegangen war. Ja, das steht da drin, also dass er aus 2 Meter Entfernung da eben nichts erkennen konnte. Auf 2 Meter Entfernung? Aus 2 Meter Entfernung. Er ist, also ich war am Gartentor gestanden, innerhalb meines Grundstücks, also nicht außen, auf diesem Weg, wo das Polizeiauto stand, wo die dann von der Nachbarin rübergekommen sind. Ich war innerhalb an meinem Tor gestanden und das waren also... Der wollte ja gar nicht schauen. Der ist da auf dem Weg an mir vorbei, ist gar nicht stehblieben. Hab mich stehen lassen, ist ins Auto gestiegen und ist abgefahren und hat nur gesagt, also ich habe eine ganz andere Version gehört. Ich wollte dann noch, ich habe gesagt, und wie ist Ihr Name? Hat er gesagt, Freimuth, und dann ist er ab. Mhm. Beim Strafgericht würde Ihnen, auch wenn Sie verurteilt werden für etwas, was Sie nicht getan haben, keine großartige Strafe drohen. Das wäre normalerweise nur, wenn überhaupt, so ein Tagessatz und Kosten des Verfahrens, wenn überhaupt. Weil Sie ja sicherlich noch niemals bislang verurteilt worden sind. Also ich habe doch gleich auf diese Gegenanzeige von diesem Angreifer, habe ich gleich an die Staatsanwaltschaft meine Strafanzeige abgewendet, ja, und hat also diese Gegenanzeige aufgenommen und hat mir einen Strafbefehl zugeschickt von 1.300 Euro. Dagegen habe ich jetzt eben Einspruch erhoben. Ne? Mhm. Und natürlich habe ich mich vorher mit 2 Rechtsanwälten besprochen, wollte verschiedene Meinungen. Hallo? Und der eine hat gesagt, ja, wenn die Polizei die Hand hebt, da tun es mir jetzt schon leid. Und aber das hat er erst gesagt, wie ich gesagt habe, dass ich eigentlich kein Geld habe und so. Ich habe dann gemerkt, dass er kein Interesse dran hat, ne? Wenn ich kein Geld habe. Und dann habe ich noch einen zweiten Freund, der war genauso. Und dann einen dritten habe ich, also diesen Beratungsschein von meiner Frau, der hat ihn angenommen und hat also jetzt Akteneinsicht verlangt und ich, und Beratung. Und ich habe jetzt da auch eine Kopie eben von dieser Akten. Ne? Und morgen soll ich, also habe ich einen Termin bei diesem Rechtsanwalt und da möchte er eben dann mit mir das die Strategie besprechen oder was man eben machen kann und ob ich dann da im Prozess vertreten werde, das weiß ich jetzt auch noch nicht mehr. Aber ich traue mich allein da nicht hin. Ne? Ich stehe da sogar die Kosten nicht scheuen und die dann halt einen Rechtsanwalt nehmen, weil ich nicht schuldig bin und ich das nicht verwinden kann. Die werden ja dann immer frecher. Die werden ja immer frecher und ich kriege ja dann da eine Akte, ja, das hängt mir ja ewig nach. Ne? Mhm. Hören Sie mal gewisse Fälle an, die ich Ihnen benannt habe, von der Webseite kriminalstaat.de. Kriminalstaat.de, ja. Genau, wie ich ihn genannt hatte. Und dann können wir später weiter mal telefonieren. Ja, und ich darf Ihnen diese Fotos schicken, ne? Ja, genau, möglichst viele Fotos. Ja, auch das mit dem Bürgermeister und das. Und auch dieses alles. Protokoll, auch das Protokoll, was Sie eben vorgelesen haben. Aber ich darf der Bürgermeister, wir haben eine Bürgermeisterin, ne? Ja. Die hat extra in dem Büro eine rote Couch, ne, damit sie sich ausruhen kann, die ist ziemlich fett. Und die ist auch, die kann uns auch nicht haben, ne? Also wir sind der Störfaktor, ne? Die gibt mir, glaube ich, nicht einmal eine Audienz. Mhm. Ja, trotzdem, machen Sie mal die Fotos. Ich mache die Fotos vom Rathaus und von unserem Haus und ich schicke Ihnen die Fotos von dieser Polizeiaktion. Ja, wo Sie das Plakat aufgehangen hatten. Ja. Ja, gut. Also, Herr danke. Böhmer, ne? Danke, auf Wiederhören. Tschüss, Wiederhören.